Erster, wenn ihr das Land verteilt, gibt Gott einen Teil. Dieser Teil ist heilig. Er ist 25.000 Ellen lang und 20.000 Ellen breit. Zweiter, ein Teil davon ist für den Tempel. Er ist 500 Ellen lang und 500 Ellen breit. Um den Tempel ist ein freier Platz. Dritte, miss ein Gebiet von 25.000 Ellen Länge und 10.000 Ellen Breite ab. Dort steht der besonders heilige Ort. Vierter, dieser Teil gehört den Priestern. Sie arbeiten im Tempel für Gott. Sie wohnen dort in ihren Häusern. Fünfter, die Leviten bekommen auch ein Gebiet. Es ist 25.000 Ellen lang und 10.000 Ellen breit. Sie haben dort 20 Städte zum Wohnen. Sechster, die Stadt bekommt ein Stück Land. Es ist 5.000 Ellen breit und 25.000 Ellen lang. Es gehört dem ganzen Volk Israel. Siebter, der Anführer bekommt auch Land. Es liegt neben dem heiligen Teil und der Stadt. Es geht von Westen nach Osten. Achter, dieses Land gehört dem Anführer. Dann quälen die Anführer mein Volk nicht mehr. Die Stämme von Israel bekommen den Rest vom Land. Neunter, Gott sagt, hört auf mit der Gewalt, ihr Anführer. Seid fair und tut das Richtige. Hört auf, mein Volk zu bestehlen. Zehnter, benutzt ehrliche Wagen. Benutzt richtige Maße für Getreide und für Öl. Elfter, die Maße Efa und Bath sollen gleich sein. Ein Bath ist der zehnte Teil von einem Choma. Ein Efa ist auch der zehnte Teil. Zwölfter, ein Schekel ist 20 Gera wert. 50 Schekel sind eine Mine. 13. Das ist die Gabe, die ihr geben sollt, ein Sechstel Efa von jedem Choma Weizen. Gebt das Gleiche auch bei Gerste. 14. Für das Öl gilt diese Regel, gebt einen zehnten Teil von einem Bath aus jedem Chor, 15. Gebt ein Schaf von jeder Herde mit 200 Tieren. Diese Gaben sind für die Opfer im Tempel. So vergibt Gott dem Volk. 16. Alle Menschen im Land müssen diese Gaben dem Anführer geben. 17. Der Anführer gibt die Opfer für die Feste. Er gibt Tiere und Getreide für das Volk Israel. So bittet er Gott um Vergebung. 18. Gott sagt, am ersten Tag im ersten Monat nehmt ihr einen jungen Stier. Er muss gesund sein. Damit macht ihr den Tempel rein. 19. Der Priester nimmt Blut vom Opfertier. Er streicht es an die Türpfosten vom Tempel. Er streicht es auch an den Altar. 20. macht das Gleiche am ersten Tag im siebten Monat. Das ist für Menschen, die aus Versehen Fehler gemacht haben. So bleibt der Tempel rein. 21. am 14. Tag im ersten Monat feiert ihr das Passafest. Es dauert 7 Tage. Ihr esst Brot ohne Hefe. 22. an diesem Tag gibt der Anführer einen Stier als Opfer. Das ist für ihn selbst und für das ganze Volk. 23. an jedem der 7 Tage opfert er 7 Stiere und 7 Schafböcke. Die Tiere müssen gesund sein. Er opfert auch jeden Tag einen Ziegenbock. 24. er gibt auch Getreide zu jedem Stier und jedem Schafbock. Dazu gibt er eine bestimmte Menge Öl. 25. am 15. Tag im 7. Monat feiert er das nächste Fest. Er bringt 7 Tage lang die gleichen Opfer dar.